Digga, glaub mir mal, gar nichts hier ist lauter als mein Bass. Wir sind Roadrunners, alle Autos hier sind krass. 187 kann nichts anfangen mit dem Sound aus deiner Stadt. Bei uns in Hamburg geht's zum Anbauen, die Couch steht auf dem Dach. Rollen auf 23 Zoll, wo das Verbrechen stattfindet. Immer Bock, dich zu verletzen, wir zerbrechen dein Image durch Hamburg fest. Frisch die Klacks, fällt der Spoiler auf den Kofferraum. Boss in Town, hol mir noch ne Stahluhr. Boss in Town, Reeperbahn, yeah. Meine Lederjacke schwer. Tischtennisplatte macht die Jägerflasche leer. Das Bones, dicker Brillengläser, schwarz wie der Lack. Pop, pop, der Notarzt holt dich ab. Ja, hä, bist du dumm? Wenn wir wollen, da brennen Autos. Hunde jagen Katzen und die Katze beißt die Maus hoch. Bullen kommen um die Ecke und die Jungs klettern das Haus hoch. Schüsse ballern nicht auf lautlos. Wir haben kein Bock auf Gefängnis, nein. Weil, weißt du, was das mit dir macht? Wir sind eh nicht frei und deshalb jeden Tag high. Weil das ganze System ist wie Knast. Da wo ich herkomm, stehst du besser zu dein Wort. Eisen, was dich durch die Weste bohrt. Bruder, recht dein Mord, schon am Kord. Musst du dich hier durchbeißen, um den Ball zu kriegen. Treffe Frost, mach Patorbas, Attack 187. Mit Blaulicht war noch Krankenwagen gemein. Denk nicht, die Kripo rettet dich, die Jungs handeln gemein. Hamburg, Raffsucht, Missgunst, Prinzipienreiter. Kannst du hier aus der Reihe, geht's für dich nicht weiter. Ein Nordmann ist erprobt, du kriegst einen Testlauf. Da wo man kaltes Herz braucht, die Stadt wo man dich wächst, wer rückt sein Cash raus. Egal was, bei uns sieht fresh aus. Fick die Welt, wir regen uns zurecht auf. Bist du dumm? Wenn wir wollen, da brennen Autos. Hunde jagen Katzen und die Katze beißt die Maus hoch. Bullen kommen um die Ecke und die Jungs klettern das Haus hoch. Schüsse ballern nicht auf lautlos. Wir haben kein Bock auf Gefängnis, nein. Weil, weißt du,